Kapitel 36 Das eitle Menschengerede. Erstens, lass die Menschen reden, du kannst es nicht allen recht machen. Der Herr, mein Sohn, richte dein Herz fest auf den Herrn und fürchte dich nicht vor dem Urteil der Menschen, wenn dein Gewissen dich rein und schuldlos erklärt. Gut ist es und heilsam zu leiden. Einem demütigen Herzen, das mehr auf Gott als auf sich selbst vertraut, wird das nicht schwer fallen. Viele reden viel, und darum soll man ihnen wenig Glauben schenken. Es aber allen recht machen, ist unmöglich. Wenn Paulus bestrebt war, allen im Herrn zu gefallen, wenn er allen alles wurde, so hielt er es doch für nichts, von einem menschlichen Gerichtstag verurteilt zu werden. Er wirkte für die Erbauung und Rettung anderer, was nur in seinen Kräften lag und so gut er konnte, aber er hat nicht verhindern können, dass er von anderen gelegentlich bekrittelt oder missachtet wurde. Darum stellte er alles Gott anheim, der ja um alles wusste, und verteidigte sich mit Geduld und Demut gegen die Menschen, die ihm Böses nachsagten oder törichte Lügen ersannen und sich allerlei nach Willkür erlaubten. Doch hat er ihnen bisweilen geantwortet, damit den Schwachen aus seinem Schweigen kein Ärgernis entstünde. Zweitens. Lass dich in kein Gezänk ein, es vergeht wie die Menschen. Wer bist du, dass du dich fürchtest vor einem sterblichen Menschen? Heute ist er noch da, morgen erscheint er nicht mehr. Fürchte Gott, und du zitterst nicht mehr vor den Schrecken der Menschen. Was vermag auch einer gegen dich mit Worten und Kränkungen? Er schadet sich selbst mehr als dir und kann, wer er auch sei, dem Gerichte Gottes nicht entfliehen. Habe Gott vor Augen und lass dich nicht in Wortgezänk ein. Wenn es für den Augenblick auch den Anschein hat, als wärest du unterlegen und müsstest eine unverdiente Schmach erleiden, so werde deswegen nicht unwillig und mindere nicht durch Ungeduld den Wert deiner Krone. Erhebe vielmehr deine Augen zu mir in den Himmel. Ich habe die Macht, dich aller und jeder Unbill zu entreißen und einem jeden zu vergelten nach seinen Werken. Matthäus 16,27